Als ich wieder zu mir kam, war die schreckliche Helligkeit verschwunden und mit ihr die Frau. Wo sie auf dem Sofa gelegen hatte, saß jetzt ein junger Mann. Ungefähr 30, wahrscheinlich sogar jünger, mit sorgfältig gekämmtem blondem Haar, der Scheitel wie mit dem Lineal gezogen. Zu einer Khaki-Hose trug er eine Steppweste, der Lederriemen einer kleinen Umhängetasche verlief schräg über die Brust. Mein erster Gedanke war, er sei ein Jäger von auswärts, ein Flachländer mit Munition in der Tasche und einem Gewehr mit Zielfernrohr in der Nähe. Eher nicht, war mein zweiter. Wir hatten ein halbes Dutzend Batterielampen, die er alle eingeschaltet hatte, sie gaben reichlich Licht, aber nichts im Vergleich zu der buchstäblich unirdischen Helligkeit, die unsere Hütte zuvor ausgefüllt hatte. Wie lange zuvor? Eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. Ich wusste nicht einmal, ob es noch dieselbe Nacht war. Ich sah auf meine Uhr, aber die war stehen geblieben. Butch setzte sich auf, blickte sich um, sah mich, sah den Neuankömmling. Dann stellte er eine Frage, die völlig verrückt klang, aber unter den Umständen völlig logisch war. »Sind Sie Sie?« »Nein«, sagte der junge Mann, »jene ist fort.« Ich versuchte, mich aufzurappeln und schaffte es. Ich fühlte mich weder verkatert noch benommen, im Gegenteil eher gestärkt. Und obwohl ich ein Dutzend Filme über bösartige Invasoren aus dem All gesehen hatte, empfand ich den jungen Mann nicht als bedrohlich. Ich glaubte allerdings so wenig, dass er wirklich ein junger Mann war, wie die Frau von der Brücke eine junge Frau gewesen war. In unserer kleinen Kühlbox standen ein Krug mit Wasser und drei noch übrige Dosen Bier. Nach kurzer Diskussion mit mir selbst nahm ich ein Bier. »Gib mir auch eins«, sagte Butch. Ich warf ihm eine Dose zu und er fing sie mit einer Hand. »Was ist mit Ihnen, Sir?«, fragte ich. »Warum nicht?« Ich reichte ihm vorsichtig die dritte Dose. Unser Besucher sah zwar normal aus, wie ein junger Mann auf einem Jagdausflug mit Freunden oder seinem Vater, aber ich hütete mich trotzdem, seine Finger zu berühren. Ich kann niederschreiben, was ich ereignete, aber wie es sich anfühlte, das ist sehr viel komplizierter. Ich kann nur wiederholen, dass ich mir nicht bedroht vorkam, und Butch sagte später das Gleiche. Natürlich standen wir weiterhin unter Schock. »Sie sind kein Mensch, nicht wahr?«, sagte Butch. Der junge Mann riss die Dose auf. »Das stimmt. Aber Sie sind in besserer Verfassung, als sie es war. Jene war schwer verletzt. Sie haben ihr das Leben gerettet. Ich denke, das war, was Sie Glück nennen. Sie hätten ihr genauso gut etwas injizieren können, was sie umgebracht hätte.« »Aber das Epinephrin hat funktioniert«, sagte ich. »Heißt das so? Epinephrin?« »Ja, Epinephrin oder auch Adrenalin. Dann hatte sie vermutlich einen allergischen Schock.« »Könnte der Stich einer Biene gewesen sein«, sagte Butch und hob dann die Schultern. »Wissen Sie, was Bienen sind?« »Ja. Außerdem haben sie ihr ihren Atem gespendet. Das hat sie in Wirklichkeit gerettet. Atem ist Leben. Mehr als Leben.« »Ich habe getan, was man uns beigebracht hat. Laird hätte das Gleiche getan.« »Ich bilde mir gern ein, dass dem so war.« Der junge Mann trank einen Schluck von dem Bier. »Darf ich die Dose mitnehmen, wenn ich gehe?« Butch setzte sich auf die Armlehne eines der beiden alten Sessel. »Na ja, alter Mann, Sie bringen mich um die 5 Cent Pfand, aber unter diesen Umständen klar. Aber nur, weil Sie von einem anderen Planeten sind.« Unser Besucher lächelte, wie es Leute tun, die verstehen, dass etwas witzig sein soll, aber die Pointe nicht sehen. Er sprach ohne Akzent, ganz sicher jedenfalls ohne Down-East-Näseln, aber man hatte deutlich den Eindruck, hier spreche jemand eine Fremdsprache. Er öffnete seine Tasche, sie hatte keinen Reißverschluss, sondern öffnete sich einfach dadurch, dass er mit dem Finger darüber fuhr. Er ließ die Buttdose hineinfallen. »Die wenigsten hätten getan, was Sie getan haben. Die meisten wären weggelaufen.« Butch zuckte mit den Schultern. »Instinkt und ein bisschen Ausbildung, denke ich. Laird und ich sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wissen Sie, was die macht?« Sie stoppt Verbrennungsvorgänge, bevor sie sich ausbreiten können. Ja, so kann man's auch ausdrücken.